waren in der Welt, die er verlassen hatte, die Verfolgten von ihren Nächsten weggerissen und der Vernichtung im Unbekannten ausgeliefert worden, so gab es in Mignots Leben immerhin noch feste Adressen, eine Wohnung, eine Frau, ein Kind. Auch wenn er jetzt im Mai wieder stellungslos war und nicht einmal stempeln gehen durfte, weil er sich weigerte, der amtlichen Aufforderung nachzukommen, im Norrland Holz zu fällen. Erbittert hatte er ihm die Bescheinigung des Arztes gezeigt, dass er zu der schweren Arbeit nicht fähig sei. Indem er sich an seinem im Dunst schwimmenden Tisch losriss von den Stimmen nebenan, empfand er plötzlich eine eigentümliche Erleichterung. Er sah sich zurückversetzt in den Augenblick, als er vor 3 Monaten dieses Land betrat. Im Freihafen war es gewesen, nach der Zollkontrolle des aus Tallinn gekommenen Schiffs war er aus seinem Versteck hervorgekrochen, von den Vertretern der sowjetischen Handelsdelegation empfangen und im Mantel eines der an Bord zurückgebliebenen Beamten zu dem bereitstehenden Auto gebracht worden. Nur ein kurzes Stück waren sie durch das Schneegestöber an Sportplätzen und am Stadion vorbei zum Walhalla-Weg gefahren, wo an der Straßenbahnhaltestelle in der Mitte der Allee Södermann wartete, der unterm Tarnnamen Gustav in der schwedischen Partei für die Verbindungen mit ausländischen Genossen verantwortlich war. Es war ihm zu dieser Abendstunde wichtig, den Weg, den sie durch die Stadt zurückgelegt hatten, genau nachzuvollziehen. Wie zu einer Gedächtnisübung stellte er sich das Einsteigen vor in die Nummer 4, die sie, ohne dass sie ein Wort miteinander gewechselt hätten, durch die graue Schlucht der Odengatter, über die hohe St. Eriksbrücke und den Friedhelmsplan zur Westerbro brachte. Zu sprechen begannen sie erst, als sie durch das hügelige Gelände von Marieberg stapften, Lilla Essingen entgegen. Aus dem Schnee um ein Giebelhaus ragten tönerne Zwerge und Waldtiere, wie zu einer idyllischen, doch noch im Winterschlaf verharrenden Begrüßung aufgestellt. Es war, als seien sie mitten in der Stadt, in eine ländliche Gegend geraten. Der Wind hatte Schanzen von Schnee getrieben um die alten Garnisonsgebäude. Krähen flogen auf von den schwarzen Bäumen, tief unten am Saum des Fjords, durch dessen Eis sich die schorfig gebrochenen Rinnen zogen, lagen Bootsschuppen und kleine Werften. Und Södermann, hochgewachsen, rotblond, verweilte auf einer Klippe, um ihm beim Blick in die Runde die Westerbrücke mit den beiden riesigen Bogen, die Türme der Högalitzkirche, die Uferstraßen, die am nördlichen und südlichen Stadtteil entlang zur Altstadt führten, das strahlenförmig ausgreifende Gefängnis drüben auf Längholmen und die Essinge-Inseln zu zeigen. Damals war zum ersten Mal jenes Gefühl von Befreiung über ihn gekommen, und während sein Begleiter ihn über die Kontaktstellen am neuen Wohnort informierte, ließ trotz der bevorstehenden schwierigen Aufgaben nicht das Gefühl nach, einer furchtbaren Bedrohung entkommen zu sein. Beim Anblick der hellgelben hölzernen Villa mit der Terrasse, den weißen Fensterverzierungen, dem von Säulen getragenen Lusthaus im Garten, gleich oberhalb der schmalen Brücke, die sie nun erreichten, umgab ihn ein Friede, wie er ihn lange nicht mehr gekannt hatte. Und jetzt wusste er, warum er sich wieder und wieder zu den Anfängen seines Aufenthalts in dieser Stadt gesucht hatte. Der bedrängenden Frage wegen war es gewesen. Ob es überhaupt noch eine Rückkehr für ihn gäbe? Ob nicht für ihn ein neues Dasein begann? Ob er nicht, ohne seine Zugehörigkeit zur Partei anzuzweifeln, nur noch für eine Veränderung dieser Partei wirken würde. Er stemmte sich auf den Tisch und stand auf. Die Jahre unter den ständigen Beschuldigungen, Überprüfungen und Verteidigungen machten sich wieder bemerkbar. Er stand mit aufgestützten Händen wie an einer Gerichtsschranke und wandte sich an Manuilski, Dimitrov, Ulbricht. Die Pfeife war ausgegangen, er wollte sie stopfen. Doch das Tabakpäckchen aus braunem Packpapier mit der Marke Riksblantning war leer. Er suchte ein paar Krümel zusammen, zündete die halb verkohlten Reste an, in der Gewissheit, dass er sich noch auf eine Wanderung begeben müsse, um am Friedhelmsplan oder, wenn der Kiosk dort schon geschlossen war, am Hauptbahnhof Tabak zu kaufen. Ungemein befriedigend war es, Papierstöße zu zerreißen und in den Korb zu werfen. die gelesenen Zeitungen zu bündeln und in die Aktenmappe zu stopfen, nach langem Sitzen die Beine zu bewegen, Schritt für Schritt voranzugehen zum Fenster, das Fenster aufzustoßen. Wirbel entstanden im Rauch. Er löschte die Lampe, tastete zur Tür, wollte sich durch den Flur stehlen, seitwärts vorbei am Bett der Wohnungsinhaber, das sie, um ihn beherbergen zu können, dort aufgestellt hatten. Doch aus der mit Windeln vollgehängten Küche winkte der Mann ihm zu. Er wischte sich den Mund ab, als habe die Frau, die eben die Bluse über der Brust zuknöpfte, auch ihn, wie das Kind, das satt in der Wiege lag, gestillt. Er wollte sich jetzt nicht festhalten lassen, stieg quer über das Bett, kroch hindurch zwischen den Mänteln und Kleidern an der Garderobe, warf sich auf den Türgriff, sprang die Stufen der Treppe hinunter. Er wollte ihnen nicht, die ihm ihr Zimmer für die geringe Miete, die die Partei zahlte, überlassen hatten, dankbar sein. Er entfloh ihrem aufdringlichen Leid, wünschte nur in den anderen Raum, der ihm versprochen worden war, umziehen zu können. Dort, hoffte er, würde er unbehelligt bleiben. Dort würde die Tür sich abschließen lassen. Dort stünde ihm ein Telefon zur Verfügung. Dabei war dies ein sicheres Haus. Außer Mineurs wohnten hier ein Merkmeister, Dahlgren, eine Friseuse, Hendrickson, ein Postbeamter, Larsson, ein Radiomonteur, Lindberg, ein Vorarbeiter, Palm, ein Elektriker, Östlund, sowie Edlund, der Besitzer des Milchladens unten. Wechselnde Zimmermieter, einquartierte Verwandte oder Freunde waren hier keine Seltenheit. Mit Genugtuung las er immer die Namen, wenn er vorbeiging an der Tafel hinter der Haustür. Er trat auf die Straße, in die unwirkliche Helligkeit des Vorsommerabends. Oben in seinem Zimmer, bei geschlossenem Fenster, zugezogener Gardine, hatte er vergessen, dass es nicht mehr weit war zu den weißen Nächten. Er wäre gern hinauf in den Norden gereist, zur Mitternachtssonne. Er war des Verstecktseins, des Verleugnens, des eigenen Namens überdrüssig. Die kommenden Wochen aber würden angefüllt sein mit den Vorbereitungen zu einem erneuten Versuch, einen Boten nach Deutschland einzuschiffen, und Arndt lauerte darauf, ihn beim geringsten Fehlgriff zu Fall zu bringen. In der lauen Luft vor der Haustür grollte auch Stahlmann, der immer noch nicht, indem er sich auf versperrte Verbindungswege berief, die Ergebnisse der Untersuchungen chiffriert und mikrofotografiert nach Moskau gesandt hatte. Er wusste, dass er dem Abschnittsleiter, der dabei war, einen gegensätzlichen Bericht abzufassen, zuvorkommen müsse. Wie hätte er sich, wenn es in der Komintern zur Beurteilung der Sachlage kam, als ihm Recht erweisen können, da Arndt die Erfahrungen, die Henke gewonnen hatte, zu seinem Vorteil ausnutzen würde? Obgleich es nicht ratsam war, stillzustehen, denn ein Stillstehender weckte Aufmerksamkeit, ein Gehender nicht, verharrte er an der Schwelle der Tür. Und vielleicht entsprach auch dies dem Trieb, endlich alle Vorsicht fahren zu lassen und sich als ein gewöhnlicher Ansässiger auszugeben. Was hatte er Arndt überhaupt vorzuwerfen, fragte er sich. War er nicht bereit, bis zu dem von der Polizei überwachten Bahnhof zu gehen, nahm er nicht nur der Rauchsucht wegen ein größeres Risiko auf sich als Arndt oder Mewis, wie er ihn jetzt nannte, der ein paar Häuserviertel von hier entfernt in der Disponentgatter bei seiner Frau, der Tochter Dahlems, lebte, die ausgestattet mit gültigem französischem Pass Emigrantensprachunterricht gab. Es war kurz vor neun, er musste sich in Bewegung setzen, wenn er das Haus schräg gegenüber an der Essinger Brogatter noch erreichen wollte, ehe das Tor geschlossen wurde. Zumindest dieses kurze Wegstück zurückzulegen war notwendig. Sein Haus, Nummer 22, lag an der äußersten Ecke der Straße, dort, wo sie anstieg zur Biegung, wieder abfiel zur Brücke hin, die von eisernen Pfeilern getragen, über Steilhang, Gebüsch und Stromarm hinweg, die kleinere mit der größeren Essinger Insel verband. Unterhalb der Kuppe erstreckten sich, mit Magazinen und Kehranlagen, die zur Nachtschicht hell erleuchteten Blöcke der Primusfabrik und der Luxwerke. Festungen gleich umschlossen sie bis zum Brückenkopf die wenigen ringförmigen Straßen um den Mittelweg, den er nun hinabging. Die Tür Nummer 19 befand sich an einem Einschnitt der Brogatter. Hier wohnte Fritjof, der ihn für die ersten Tage bei sich aufgenommen hatte. Wieder am Anfang. Drüben am Marieberg-Ufer leuchtete die hellgelbe Villa aus dem dichten Grün des Gartens. Mit Gustav war er an dem alten Giebelhaus vorbeigegangen. Da kamen sie die Straße herauf. Gustav zeigte auf die teilweise noch in Gerüsten stehenden Neubauten. Und als er jetzt die Haustür geöffnet hatte, die Treppe hinaufgestiegen war, auf den Klingelknopf gedrückt hatte, war es, als habe sich, seitdem er hier als Sven vorgestellt worden war, nichts geändert. Eben noch unentschlossen, zeigte er sich bei Frithjofs Erscheinen voller Aktivität und legte ihm die Dringlichkeit seiner Wünsche nahe. Doch dies gehörte nun auch zum Umgang, wie er hier gebräuchlich war. Was er vorzubringen hatte, ließ sich nicht gleich im Korridor erledigen. Er wurde eingeladen, Platz zu nehmen in der Essnische neben der Küche. Frithjofs Frau setzte Kaffee auf, deckte den Tisch, holte Gebäck. Er sah sich zu der Gelassenheit genötigt, die er vorhin beim Warten an der Schwelle seines Hauses noch besessen hatte. Kam er auf diese Weise auch nicht aus dem Kreis heraus, so entsprach es doch wiederum dem Bedürfnis nach Ruhe und Entlastung, das ihn in letzter Zeit so jäh überkommen konnte. Und als Frithjof ihn mit Tabak versorgt hatte und die Pfeife aufs Neue qualmte, überwältigte ihn plötzlich der Widerspruch zwischen der Neigung zum stoischen Reflektieren und dem Verlangen nach uneingeschränktem Handeln. Und doch waren dies nur zwei Seiten seines Arbeitsprozesses, die einander ergänzten. Das Radebrechen im Sprachengemisch schien zunächst die Schwierigkeit, Anliegen zu erklären, besonders hervorzuheben. Doch den schwedischen Genossen, die durch die politische Verfolgung, die Androhung des Parteiverbots, schon fast ein Leben im Untergrund führten, genügten Stichworte. Die deutsche und die schwedische Partei waren, als Abteilungen der Komintern, miteinander verbunden. So wie Schweden, zum Transitgebiet deutscher Truppen geworden, dem Einfluss des Feinds entzogen werden musste, so lag den schwedischen Antifaschisten daran, dass die Abwehrstellen in Deutschland ausgebaut wurden. Ohne den Beistand von Arbeitern und Seeleuten in Schweden wären Aktionen nicht möglich gewesen. Was hier innerhalb der Abschnittsleitung geplant wurde, fand statt in gemeinsamem Interesse. Trotzdem erforderte das geheime Zusammenwirken Verschwiegenheit in allem, was nicht unmittelbar die Aufgaben des Herangezogenen betraf. Ein jeder führte aus, was ihm aufgetragen worden war, und es war wichtig, sowohl für ihn als auch für die übrigen Beteiligten, dass er nicht mehr wusste als das, was er unbedingt wissen musste. Hinter jedem Wort, das gewechselt wurde, bei äußerst beschränktem Spielraum des Einvernehmens, lauerte ein mögliches Verhör, das alle Mittel besaß, die Standhaftigkeit zu brechen. Am Tisch in der Nische, in der kleinen Wohnung über dem erdigen, mit Baumaterial angefüllten Vorhof, wurde das ganze Ausmaß seiner Planungen ins Gespräch einbezogen, ohne dass mehr als zwei Teilfragen erwähnt zu werden brauchten. Die erste Frage, als Voraussetzung für den Erfolg seiner Tätigkeit, galt dem seit langem besprochenen Umzug in die Wohnung der Schwester Frithjofs. Seine Arbeit, wiederholte er, beanspruche einen größeren, störungsfreien Raum. Auch sei die Gotlandsgatter im Stockholmer Söder, einem Arbeiterstadtteil, günstiger gelegen für seine Treffen als Lilla Essingen, wo er Gefahr laufe, von einem der zahlreichen deutschen Emigranten, die hier wohnten, erkannt zu werden. Nach seiner Flucht aus Norwegen hatte Matern, einer der Führer der Partei, durch Gustavs Vermittlung das Zimmer an der Gotlandsgata gemietet und dieses im März verlassen, um sich auf Geheiß der Komintern in die Sowjetunion zu begeben. Aus familiären Gründen aber hatte man seither nicht darüber verfügen können. Die Ungehaltenheit kam schon wieder auf, als Frithjof erklärte, er müsse mit der Übersiedlung noch bis Mitte Juni warten. Wie es für ihn selbstverständlich war, dass Mineur und seine Familie ihr Wohnzimmer an ihn abgetreten hatten, drängte er darauf, dass auch Frithjofs Schwester im Dienst an der Sache für seine Unterbringung sorge. Und Frithjofs Frau sagte, sie wolle noch einmal mit ihrer Schwägerin sprechen. Damit war er bei der zweiten Frage, die das umfassende Unternehmen betraf, das zur baldigen Lösung gebracht werden musste, und dazu konnte Frithjof ihm mitteilen, dass eine Zusammenkunft mit der deutschen Genossin vereinbart worden sei. Er hatte Bischof nicht beim Namen genannt, obgleich er wusste, dass Fridtjofs Frau sie gelegentlich traf. Und auch Södermann nannte er nur Gustav. Der Umgang mit Tarnnamen half, sich an den eigenen zu gewöhnen. Es war, als lasse sich durch die Umbenennung etwas von der oft kaum tragbaren Schwere der Aufgaben abwälzen auf stellvertretende Figuren, was im Augenblick tödlicher Gefahr einen gewissen Abstand zu sich selbst ermöglichte. Als er dann wie beiläufig erfuhr, dass er am Sonntag, dem 8. Juni, um 9 Uhr früh an der Kirche von Lovö, außerhalb Trottningholms, erwartet werde, tat sich nun doch der Kreis, den er um sich gezogen hatte, weit auf. Die Tür wurde verriegelt. Die Schritte entfernten sich. Sie war allein in der Kajüte. Das Bullauge war schräg nach innen geöffnet. Im Glas spiegelte sich ein Stück des Käs. Der Bootsmann würde ihr ein Zeichen geben, wenn sie sich im Spind zu verstecken hatte. Sie stand dicht an der Wand. Ihr Blick war fest auf die Scheibe gerichtet. Es war 5 Uhr morgens. Unterm Seemannsanzug trug sie 2 Kleider und doppelte Unterwäsche. Eine Schirmmütze bedeckte ihr kurzgeschnittenes Haar. Um ihren Hals war ein Wollschal gewickelt. In den Saum der Kleider waren chiffrierte Mitteilungen eingenäht, Texte für Flugblätter auf Mikrofilm, 700 Reichsmark und deutsche Lebensmittelkarten. In spätestens 4 Wochen würde sie in Berlin sein. Heute, am Sonntag, den 29. Juni 1941, sollte die Ferm, ein Frachter von 1250 Tonnen, aus der Reederei Bruström den Göteborger Hafen verlassen. Der Bestimmungsort war Bremen. Svert trat an die Stelle, von der aus er im Fensterglas sichtbar wurde. Er hob leicht die Hand. Eine Pfeife ertönte. Sie stieg in den Schrank, zog die Tür zu, stellte sich hinter den Gummimantel. Vom Gang her näherten sich Stimmen. Der Schlüssel stieß zur nochmaligen Warnung ans Schloss. Die Tür wurde geöffnet. Svert und Starkenberg traten in die Kajüte. Sie gingen zurück zur Tür, sprachen mit den Zollbeamten. Eine Weile standen sie an der Tür. Dann gingen sie hinauf zum Ruderhaus. Die Tür blieb offen. Sie legte das Ohr an die Schranktür. Von überall her waren Schritte zu hören. Sie hallten über das Deck, kamen eiserne Stufen hinunter. Die Landungsbrücke wurde eingezogen. Oben ruckte der Hebel des Maschinentelegraphen. Auf das Klingelzeichen hin lief die Maschine an. Das Schiff, dieses kleine Schiff mit 17 Mann Besatzung, bebte. Die vorderen von den Dalben genommenen Haltetaue klatschten an die Bordwand. Das Signal zu langsamer Fahrt voraus wurde gegeben. Das Metall dröhnte vom Rotieren der Schraubenwelle. Das letzte Tau am Heck wurde gelöst, die Reise hatte begonnen. Der Bootsmann öffnete den Spind, streckte Bischof die Hand entgegen. Geblendet kam sie heraus, wurde allein gelassen. Die Tür von außen verschlossen, Kräne und Speicher an den Käs glitten vorbei. Darüber, auf ihrem Hügel, drehte sich langsam die Masthoogskirche. Eine leere blaue Straßenbahn fuhr die Andreegatter entlang in Richtung Jantorget. Am Stigbergskai, wo ein paar große Überseedampfer lagen, war es still. Leben aber herrschte im Fischereihafen. Sie zog sich vom Fenster zurück, setzte sich auf die Truhe. Es gab 3 Zeitrechnungen. Eine von der Urzeugung bis zum Untergang der Welt. Eine von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod. Eine für die Dauer des Auftrags. Dies war jetzt die gültige Zeitrechnung. Sie war in kleine Abschnitte aufgeteilt. Jeder Abschnitt musste mit jeder Einzelheit bewältigt werden. Ihre Aufmerksamkeit hatte sich stets auf das Nächstliegende zu richten. Wie genau die Vorbereitungen auch gewesen waren, ausschlaggebend war immer das Unvorhergesehene. Die gebotene Wachsamkeit ließ keine Unruhe zu. 2 Phasen an Bord der Ferm hatte sie hinter sich gebracht. Um 1 Uhr nachts war sie mit Svert zum Skepsbrokai gegangen. Dies war die geeignete Stunde zum Betreten des Schiffs gewesen. Im Halbdunkel in dem das Weißliche überwog, erhielten alle Formen etwas Ungewisses. Beim Vorbeigehen hat es Wert ihr das Bullauge seiner Kabine am Achterschiff gezeigt. Es lag ein paar Meter über der Quaykante, in der Höhe der Luken des Laderaums. Darüber befand sich, mit Fenstern am Seitengang und am Bootsdeck, der Aufbau mit dem Ruderhaus. Dicht dahinter der Schornstein, mit weißem B. Das Vorderdeck nahm mehr als zwei Drittel der Schiffslänge ein. Es war noch leer. Erst in Uddevalla sollte die Holzfracht geladen werden, die für Delfzeil in Holland bestimmt war. Der Laderaum war mit Kisten gefüllt, die Kugellager enthielten. Diese würden in Bremen abgeliefert werden. Unterhalb des aus der Klüse ragenden Ankers lag der Trimtank. Er war durch eine Luke am Oberdeck auf schmaler Treppe zu erreichen. Dort hatte sie sich bei der Fahrt durch deutsche Gewässer zu verbergen. Bischof wusste, dass Werd in Spanien gekämpft und mehrmals Material und Agenten nach Deutschland gebracht hatte. Er besaß einen Vertrauten an Bord. Starkenberg, Maschinist, würde ihnen am Fallreb das Klarzeichen geben. Die Besatzung bestand neben dem Kapitän aus drei Steuerleuten, einem Bootsmann, drei Maschinisten, sechs Matrosen, einem Koch und zwei Stewards. Sie hatten das Schiff passiert, wandten sich um, gingen langsam zurück. Starkenberg erschien im Eingang über der Landungsbrücke und winkte ihnen zu. Im milchigen Licht überschritten sie den Steg, traten in die bereits geöffnete Kajüte. Starkenberg wohnte nebenan. Zur anderen Seite befand sich die Toilette. Svärd und Starkenberg würden den Gang absichern, wenn sie hinausgehen wollte. Sie würden ihr die Mahlzeiten und Wasser zum Waschen bringen. Starkenberg, der die Nachtwache übernommen hatte, verschwand. Svärd legte den Riegel vor die Tür. Er erklärte ihr den Mechanismus des Bullauges, stellte den Winkel ein zur Widerspiegelung des Quais. Ihren Beutel mit den Waschsachen deutschen Fabrikats legte sie in den Spind. Svärd streckte sich auf der unteren Koje aus, nachdem er ihr die obere Pritsche zugewiesen hatte, auf der eine Decke lag. Sie würde während der Reise die Kleider nicht ausziehen. Während dieser ersten Stunden in der Kajüte schlief sie nicht. Sie kam lange ohne Schlaf aus. Es genügte ihr zu ruhen. Um 3 Uhr war es taghell. Die Sonnenstrahlen waren durch den Wolkenschleier gebrochen. Die Fensterfassung aus Messing blitzte auf. Auch die am Tisch festgeschraubte Messinglampe und die Messingbeschläge an Truhe und Spind glänzten. Die Möbelstücke waren aus rotem Mahagoni. Die vernieteten Wände und die von Eisenbalken getragene Decke waren weiß gestrichen. Ein stabiler Raum. Ihr Wohnraum für mehr als 3 Wochen. Das Schiff stampfte durch den Goethe-Alf, vorüber an den großen Werften. Die Wolken waren wieder dichter geworden, ballten sich im Westen dunkel zusammen. Jetzt, da sie sich vom Ufer entfernt hatten, stellte sie sich ans Fenster, dass der kühlende Windzug sie traf. Der Schlüssel schlug draußen ans Schloss. Mit einem Sprung war sie im Spind. Starkenberg aber ließ sie gleich heraus. Er brachte ihr das Frühstück und einen Eimer Wasser. Am Tisch lockerte sie den Schal, nahm die Mütze ab, strich sich durchs feuchte Haar. Sie hörte das Schnippen der Schere am Kopf, das Gelächter, spürte die plötzliche Leichtigkeit. Nah vor ihr Stahlmanns Gesicht, die Augen zusammengekniffen. Fächerförmig die Falten an den Augenwinkeln. Er blies ihr die abgeschnittenen Haare von der Stirn. Wahlström machte sich an das Ausputzen des Nackens. Svärd, mit Kamm und Bürste in der Hand, begutachtete die Frisur. Noch einen Haarbusch hier und da schnitt Stahlmann ab. Am Herd bereitete Josefsson, der Koch, bei dem sie einquartiert worden war, die Abschiedsmahlzeit zu. Das Tuch wurde ihr von den Schultern genommen. Das weiße Tuch flatterte. Sie standen um sie herum, beurteilten ihr Aussehen, ihre Haltung. Stahlmann zerzauste das gekämmte Haar, schnitt ein paar Unregelmäßigkeiten hinein. Eine Locke des Haars nahm er als Talisman an sich. Der pralle Anzug verlieh ihr eine kräftige Statur. Sie war nicht groß, zumindest aber von hinten gesehen könnte sie mit den groben Schuhen, der Schirmmütze, den Händen in den Hosentaschen einen jungen Matrosen abgeben. Wallström zog ihr den Hosengurt straffer. Sie musste die Arme bewegen, sie strecken, beugen, sich drehen, gehen. Zwerd fand, ihr Hals rage zu dünn aus der klobigen Jacke. Er wickelte ihr seinen Wollschal um. Sie waren sich einig, dass die Verkleidung einem oberflächlichen Blick standhielt. Bei unerwarteten Begegnungen immer umwenden, dich an irgendwas zu schaffen machen, hatte Wallström gesagt. Wenn es klappt, dann klappt's, hatte sie geantwortet. Alle möglichen Zufälle waren besprochen worden, Überlegungen waren angestellt worden, wie man sich in dieser oder jener Lage verhalten solle. Doch hätte man sie geprüft, sie hätte es nicht geschafft. Sie sei kein Prüfungsmensch, hatte sie gesagt. Und alle hatten zugestimmt. Es war gekocht und gebraten worden, der Tisch war gedeckt, bis kurz vor Mitternacht wurde gegessen und getrunken, sie aber hatte ihr Glas nicht geleert. Und als sie dann gingen, war Stahlmann nicht davon abzubringen, sie zum Skepsbrokai zu bringen. Da stand er reglos an der Mole vom Kanal, und es sah aus, als liefen Tränen über sein breites, zum Lachen verzogenes Gesicht. Die Hafenanlagen fielen zurück in den Dunst. Sie näherten sich dem Alfsburgsfjeld. Die Wellen schlugen hart an den Bug. Das Rollen des Schiffs im Seegang war ihr nicht zuwider. Ihr Körper, ihre Atemzüge hatten sich dem regelmäßigen Auf und Ab angepasst. Es war ihr, als würde sie ihrem Ziel entgegengewiegt. Ein Schwarm Fischerboote mit braunen Segeln trieb durch Regenböen vorbei. Vor 2 Tagen erst, nachdem es die Woche über glühend heiß gewesen war, hatten Kühle und Regen eingesetzt. Da war eben aus Stockholm die Genehmigung zu ihrer Abreise gekommen. Sie saßen in Josefssons Küche und gingen noch einmal die Konstruktionszeichnung des Schiffs durch, die Svert beschafft hatte. Sie glaubte fähig zu sein, im Dunkeln alle Gänge, Stufen, Luken und Verliese zu finden. Sie war schon heimisch auf dem Schiff, ehe sie es noch gesehen hatte. Nur bedrückte es sie, dass sie nicht gleich in die offene See stießen, sondern vom Rivefjeld noch nach Norden abdrehen mussten, um in Uddevalla die Fracht aufzunehmen. Nah an der Küste zwischen kahlen, grauen, felsigen Inseln hindurch fuhren sie dem kleinen Hafen entgegen, den sie spätabends erreichten. Nach dem Absprung aus Göteborg war sie wieder im Land, in dem sie 2,5 Jahre verbracht hatte. Noch einmal musste die Trennung, die ihr nicht leicht gefallen war, langwierig und peinigend vollzogen werden. Im Rumpf des Schiffs, durch die Verteuung wie durch eine Nabelschnur mit dem Land verbunden, war sie in einen Zustand versetzt, in dem es kein Freisein und keine Zugehörigkeit gab. Dem Feind entgangen und schon auf dem Weg, dem Feind aus eigenem Entschluss zu begegnen, wurde sie wie zur Strafe gezwungen, das Abschiednehmen zu wiederholen, als habe sie es noch nicht gründlich genug erfahren. Damals zum Beispiel, im Hafen von Leningrad, ehe das Schiff die Sowjetunion verließ, wo ihre Tochter zurückblieb, als sei die Trennung von ihrem Kind nichts gewesen und als solle sie nun während der Tage, an denen sie stilllagen am Ladekai, beweisen, wie eine Gefangene sich von ihren Überwachern zu lösen verstehe. Nicht einmal die beschwichtigenden Gesten der Freunde, ihre Ermutigungen konnten sie beruhigen. Doch das Vertrauen derer, die ihr selbstlos zugeneigt waren, war das Einzige, an dessen Bestand sie glaubte. In unaufhörlicher Spannung blickte sie durch die Scheibe des Bullauges, sah, wie die langen, gebündelten Bretter vom Kran hinübergelenkt wurden, hörte die Kommandorufe, das sanfte Anstoßen des Holzes auf dem Deck, das Hämmern beim Errichten der Seitenpfosten zur Stütze der Fracht, das Knirschen der festgezurrten Seile. Brach die Sonne durch, war die Hitze gleichstechend, die Kleider klebten ihr an der Haut, der Schweiß rieselte ihr über Stirn und Gesicht. Doch wagte sie nicht näher ans Fenster zu treten, nahm auch die Mütze nicht ab, nicht den Schal, erstickte fast in der feuchtschwülen Luft. Vor allem im Halbschlaf kamen Ängste, doch von so weit her, dass sie nicht darüber nachdenken durfte, weil es von dem ablenkte, was sie sich vorgenommen hatte. Wenn sie sich aber Vergangenem zuwenden wollte, so wollte sie es aus freiem Entschluss tun. Wollte sich nicht halb betäubt überwältigen lassen. Sie hätte sich darin verlieren, sich nicht schnell genug auf die Gegenwart besinnen können. Zu vieles von all dem mühsam Vergangenen könnte aufgerissen werden. Sie nannte sich Mitsoldat, ermahnte sich, schreckte auf, glaubte, sie habe ihren Namen gerufen. Sie wandte sich dem Spiegel zu, der festgeschraubt war an der Wand, starrte das kleine, fremde, vermummte Gesicht an. »Vorsicht«, flüsterte sie, »lange Untätigkeit ist gefährlich, da geht der Zeitsinn verloren.« 3 Tage und Nächte waren vergangen, als das warnende Klopfen, der Sprung in den Spind diesen Zustand beendeten. Die Seile fielen und damit ihre Verstrickungen. Bei strömendem Regen am Abend des 2. Juli gingen sie beim Marstrand vor Anker, um die Ankunft der anderen Schiffe abzuwarten, mit denen sie im Konvoi die Fahrt durch das Kattegat und den großen Belt zur Kieler Bucht antreten sollten. In dieser Wartezeit fühlte sie wieder Übereinstimmung mit sich. Sie nahm das ganze Schiff wahr, unterschied, von woher die Schritte kamen, wo eine Tür geöffnet oder geschlossen, wo geschabt, gerückt wurde. Sie kannte den Ruck am Hebel des Maschinentelegrafen, rechnete sogleich mit dem jeweiligen Manöver. Sie ging auf im Schiff, sie war selbst dieses Schiff, hatte seinen Puls, seine Regungen im Ohr, in den Fingerspitzen, ihre Haut war eins mit den vibrierenden Platten. Wenn sie in Gedanken durch die Gänge strich und irgendetwas berührte, was sie nicht erkennen konnte, fragte sie Svet, wenn er das nächste Mal kam, darüber aus, bis ihr auch jedes Schott, jedes Rohr, jede Leiter vertraut war. Die Einförmigkeit der Tage, ehe die Schiffe zu ihnen stießen, besaß nichts Beklemmendes mehr. Sie wusch sich im Eimer, nahm am Tisch die Mahlzeiten ein, verließ dann und wann die Kajüte, um zur Toilette zu gehen, und brauchte nicht mehr zu fürchten, dass sie stöhne und aufschrie im Schlaf. Es gab Augenblicke von höchster Anspannung, die alle Energien beanspruchten und kein Ende nehmen wollten. Solche Augenblicke wurden zur Stunde, zu einem Tagwerk. Wie schnell aber verging ein Tag, wenn er vor ihr lag, mit weit offener Perspektive. Seit dem 19. schon war sie in Göteborg gewesen, als sie am Sonntag, dem 22. Juni, alles zerschlagen glaubte. Der Rundfunk hatte am frühen Morgen den deutschen Angriff auf die Sowjetunion gemeldet. Sie hatte das Radio angedreht und war erstarrt. Merkte nach einer Weile, dass ihr der Mund offen stand. Die Fanfaren aus dem deutschen Sender. Nun sprang sie auf von der Bank in Josefssons Küche. Die Wärme, die durchs Fenster strömte, schlug ihr entgegen. Sie lief ins Nebenzimmer, den Koch zu wecken. Draußen die friedliche Stille in den von der Matzhuckskirche überragten schmalen Straßen. Josefsson kroch hervor. Slowaken, Ungarn, Rumänen auf der Seite der Deutschen. Die Panzer schon weit ins Land vorgestoßen. Erwartung vom Eintritt Finnlands in den Krieg. Die Rote Armee, hieß es, sei überrascht worden. Überrascht, wie wir alle. Hatten doch seit langem damit gerechnet und wurden nun von der Tatsache aus den Betten geworfen. Stahlmann und Wahlström kamen hinzu, wenig später Svet. Unten die Straßen leer in der grellen Sonne, der Sonntag vor dem Mittsommerfest, drüben die vordersten Stellungen niedergewalzt, die unseren zerrieben unter den Ketten der Tanks. Hier schliefen die Menschen noch oder waren in ihren Waldhütten, an den Badeplätzen. Die Glocken läuteten. Doch nicht zur Warnung, sondern um zum Gebet zu rufen. In der flimmernden Luft die Schallwogen aus dem Turm auf dem Hügel. Mit Stockholm während des ganzen Tags kein Kontakt. In den Wiesen wurden die heidnischen, begrenzten Stangen aufgerichtet. Morgen Abend würde Tanz sein, Gesang. Hier und da starrte einer in die Zeitung, mit offenem Mund, schrie aber nicht. Musik würde es geben, schon wurden die Instrumente gestimmt. In den Scheunen, auf den Brücken würden die Füße stampfen, im Gras würden die Kinder im Kreis laufen. In der Hauptstadt, im Schloss, im Reichstag, hektische Zusammenkünfte. Doch auch dort, die meisten auf dem Land, in den Schären. Feiern würde man den Sommer, die Ernte, die Helligkeit, die kurze Zeit des Lichts zwischen den langen Wintern. Welche Tage! Seit Jahren war es zum Mittsommer nicht so heiß gewesen. Wer konnte es den Menschen verübeln, dass sie flohen aus ihren stickigen Büros, Läden, Werkstätten, Fabriken? Dass sie sich versteckten im Grün, dass sie tauchten ins Wasser, dass sie ruderten, segelten hinaus ins Glitzern. dass sie nicht aufschrien vor Leid, vor Hass. Stahlmann hatte die Fäuste geballt. Jetzt werden sie nicht nur zwischen Norwegen und Deutschland hin und her durch Schweden fahren, auch nach Finnland werden die schwedischen Züge sie transportieren. So will es der König, und die Regierung wird sich fügen. Jetzt werden wir es endlich ausrufen können. Der Faschismus ist unser Todfeind. Still, hatte Wallström gesagt. Man könnte uns hören. Rings um das Meer. An den Ankern hingen die Schiffe. Fische umzuckten die Ketten. Seesterne, Quallen. Algen schwankten um die tief in den Sand gebohrten Eisen. Und vor Abend noch das Kommuniqué der Regierung. Bewilligung des deutschen und finnischen Antrags, eine Division von Norwegen nach Finnland zu überführen. Der Preis, damit Schweden verschont bliebe. Wie aber würden sich die Westmächte verhalten? Wie würde die Sowjetunion reagieren? Der Außenminister bei Kollontai. Der Außenminister beim deutschen Gesandten. Die Gesandten Englands und Frankreichs beim Außenminister. Und Stahlmanns zerfurchtes Gesicht mit der wulstigen Stirn. Sein Mund rissig, die Oberlippe geschürzt, die Zähne bloß. Seine Sprache breit aus Königsberg, die Worte gequetscht, erklärten, was eine Division sei. 3 Infanterieregimenter, 2 Artillerieregimenter, 2 Panzerregimenter, mehrere Panzerabwehreinheiten, Aufklärungsabteilungen sowie Pioniertruppen, Nachrichtentruppen mit Tross, Stab und Munitionsversorgung. Das sei eine kleine Armee. Das seien mehr als 20.000 Mann. Hat er auch den Namen der Division in Erfahrung gebracht. Engelbrecht heiße sie. Und es war erst der Beginn. Es würde so weitergehen. Schweden hatte keine andere Wahl. Eine Weigerung hätte zur Besetzung des Landes geführt. Mit der Zustimmung der Sowjetunion und der Westmächte wurde gerechnet. Am Montag proklamierte die Parteizeitung den Krieg des Sozialismus gegen den Faschismus. Dann aber gab es keine ideologischen Vorzeichen mehr. Es ging um einen patriotischen Krieg. Es ging um das Bündnis mit England und Frankreich. Die Neutralität Schwedens musste erhalten bleiben. Das Land konnte den Gegnern Deutschlands für Planungstreffen, Verhandlungen dienen. Solange Schweden nicht im Krieg stand, ließen sich unsere Aktionen hier weiterführen. Am Dienstag war von der Leitung in Stockholm immer noch kein Bescheid gekommen. Eine Lähmung schien eingetreten zu sein. Es fehlten die sowjetischen Direktiven. Stahlmann bestimmte, wir setzten die Vorbereitungen fort. Ein Seemannsanzug war in einem Altwarenladen eingekauft worden. Es war die kleinste Nummer, die sich auftreiben ließ, und doch wäre sie fast darin verschwunden. Josefsson, der auch Schneider war, machte sich daran, Hose und Jacke herzurichten. Mit allen Kleidungsstücken am Leib war Anprobe. Gut, dass ihre Brüste klein waren. Sie schraubte den Anzug über die Kleider, stand aufgeplustert da, schweißnass. Niemand lachte. Betäubt von der Schwüle saßen sie am Mittwoch über der Landkarte. In Eilmärschen ging es zu auf Witebsk, Smolensk, Minsk, Kiew, Bryansk. Von Estland und Finnland her wurde Leningrad in die Zange genommen. Die Abfahrt der Färm war um eine Woche verschoben. Spätestens Freitag musste Sverd anmustern. Das Warten wurde Verzweiflung. Jeder Augenblick barst vor Fragen. Handlungen waren nicht mehr vorstellbar, die Gedanken zur Bewegungslosigkeit verurteilt. Nur Stillstand, von Sekunde zu Sekunde. Der Blick von den Zeichnungen des Schiffs zum Telefon. Wallström das Ohr an der Muschel. Stahlmann um Antwort rufend, endlich Verbindung mit Deckadressen, Weiterleitung. Doch sie stießen auf Zögern. Ob durch die veränderte Lage die Reise nicht einer zusätzlichen Gefahr unterworfen werde? Donnerstag, den 26., 32 Grad im Schatten. Sie hörte Stahlmann schreien, quer durch das Land, der Zeitpunkt zur Reise sei günstiger denn je. Bei der Konzentration auf den neuen Feldzug könne man mit dem Nachlassen der Überwachung in den Häfen rechnen. Auch lasse sich ein besseres Schiff als die Färm nicht finden. Das Rattern des Spils, das Donnern der gehieften Ankerkette, das Anrucken des Hebels im Ruderhaus. Jetzt rauschten die Schrauben wieder. Der Konvoi, bestehend aus 15 Schiffen, zog hufeisenförmig in halber Fahrt östlich der Küste Jyllands entlang. Das Wetter begann sich aufzuklären. Am Abend des 6. Juli ging die Ferm bei Lesö wieder vor Anker. Nachts musste die Reise unterbrochen werden. Bewimpelt an den Bordwänden in großen Lettern der Landesname lagen die Schiffe im dämmerigen Licht. Das Meer war glatt. Das Wasser trug verhaltene Stimmen heran. Ein weit entferntes Husten oder Lachen klang, als komme es aus der Kajüte. Die gesunkene Sonne legte einen rostroten, violetten Schein auf die niedrigen Wolken, bis jene eigentümliche, irisierende Nachtdämmerung eintrat, die sich ein paar Stunden später wieder rosafarben aufhellte. Sie kauerte auf der Truhe, gab sich dem Anblick hin. Was war es, fragte sie sich, das den Eindruck von Schönheit vermittelte? War es die harmonische Anordnung der langgestreckten Silhouetten von Schiffskörpern mit den Reihen der Fähnchen, die sich schräg hinauf zu den Mastspitzen zogen? War es die scheinbare Schwerelosigkeit, die sich aus der Lage der Schiffe zwischen Himmel und Wasser ergab? Das helle Grün des Himmels wurde aufgenommen vom Meer. Die beiden Tönungen verschmolzen, lösten die Horizontlinie fast auf. Und doch war es kein Kunstwerk, keine von Menschenhand geschaffene bildhafte Verdichtung, sondern etwas, das einer praktischen, technischen Regelung entsprach. Es waren Frachter mitten im Krieg, bedroht von Minen und Flugzeugangriffen. Und trotzdem versetzte sie das Verhältnis zwischen den schwebenden Formen und den durchsichtigen Flächen des Hintergrunds in einen Zustand des Glücks. Jeden Abend, auf der Höhe von Grene, Kalundborg, Svendborg und Schleswig, wartete sie auf die Nachtstunden, die immer dunkler werdend, das berückende, sich mehr und mehr verhüllende Bild vor ihr entstehen ließen. Svert hatte mehrere Routen auf der Ferm zurückgelegt, als er am 16. Juni in Göteborg eingetroffen war, wo er sich sogleich mit Wahlström in Verbindung setzte und ihm meldete, dass die Unterbringung eines Passagiers möglich sei. Ehe er sich erneut anheuern würde, es wurde damals mit einer Woche bis zur Abfahrt des Schiffs gerechnet, hatte er noch Reparaturen im Maschinenraum vorzunehmen und die Verladung der Kistenfracht zu überwachen. Auf den Hinweis, dass es einen Genossen an Bord gebe, der zur Mithilfe bereit war, und dass auch die übrige Mannschaft als zuverlässig angesehen werden könne, hatte Wahlström, der alles kannte, was aus- und einlief in den schwedischen Häfen, das Signal zur sofortigen Abfahrt der Beauftragten gegeben. Sie hatte, seitdem sie unterwegs waren nach Deutschland, die Solidarität der Seeleute erfahren. Einigen von ihnen war es nicht entgangen, dass Svert in seiner Kabine eine Mitreisende versteckt hielt, und ohne Fragen zu stellen, gaben sie ihm von ihren Rationen ab. Dass der Kapitän nichts wusste, Svert und Starkenberg waren sich dessen gewiss. Diejenigen der Besatzung, denen ihre Anwesenheit bekannt war, würden kein Wort verlauten lassen. Und in die Kabinen der Mannschaft würde der Kapitän seinen Fuß nicht setzen. Welche Haltung auch immer der Kapitän einnehmen mochte, er wurde nie ins Vertrauen gezogen. Er gehörte der Welt der Obrigkeit an. Als sie sich der Kieler Bucht näherten, war es Hochsommer geworden, mit Temperaturen bis zu 35 Grad. Kein Luftzug drang durch das Pullauge. Sie lag ausgestreckt auf der Pritsche, Schweißperlen rannen ihr in die Augen. Durch die Lichtfäden starrte sie hinauf zur Decke. Unaufhörlich flimmerte der Widerschein des Wassers vorbei. Sie lag im Wüstensand. Über ihr kochte die Fata Morgana des Meers. Sie konnte nicht mehr aufstehen, war verschmolzen mit der Glut. Nicht einmal mehr die Hand regen, den Kopf wenden. Die Wüste war grenzenlos. Die Welt war die Wüste. Wenn es noch Reste von Leben gab, lagen sie in der Wüste. Noch siedete alles in ihr. Bald würde sie verdorren. Alle Menschen und Tiere, alle Gewächse und Städte würden verdorren. Der weiße Sand würde sich schließen über den Gebeinen, den Wurzeln und Steinen. Ihre Augen ließen sich nicht mehr öffnen. Die Sonne drang durch die verklebten Lider. Heller und dunkler wurde es, zum Takt des pumpenden Herzens. Noch schlug das Herz. Bald würde es aussetzen. Das Herz dröhnte. Sie riss sich die Kleider vom Leib. Sie stürzte sich ins Meer. Sie lag im glühenden Sand. Erlahmt waren die Wellen. Versickert war das Meer.